weiß ein jeder, der uns kennt und kann die ganze Welt. Aber er ist uns gewählt und kann die ganze Welt. Aber er ist uns gewählt. Dann singen wir noch mal von uns.